Da kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen, wir sind ja dein Fleisch und Bein. Schon längst, als Saul noch unser König war, bist du es gewesen, der Israel ins Feld und wieder heimführte, dazu hat Jahwe dir zugesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst über Israel sein. Da kamen alle Vornehmen Israels zum Könige nach Hebron, und der König David schloss in Hebron vor Jahwes Angesicht einen Vertrag mit ihnen, dann salbten sie David zum König über Israel. 30 Jahre war David alt, als er zur Regierung kam, 40 Jahre regierte er. In Hebron regierte er über Juda 7 Jahre und 6 Monate und in Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Juda. Als aber der König mit seinen Leuten vor Jerusalem gegen die Jebusiter, die die Gegend bewohnten, anrückte, hielt man David entgegen, hier dringst du nicht ein, sondern die Blinden und Lahmen werden dich abtreiben. Das sollte heißen, David wird hier nicht eindringen. Aber David erstürmte die Burg Zion, das ist die Stadt Davids. An jenem Tage sprach David, jeder, der die Jebusiter schlägt, und die Blinden und Lahmen, die David in der Seele verhasst sind. Daher pflegt man zu sagen, ein Blinder und Lahmer kommt nicht ins Haus hinein. Hierauf ließ sich David in der Burg nieder und nannte sie Stadt Davids. Auch legte David ringsum Befestigungen an vom Millo an nach innen zu. Und David nahm immer mehr an Macht zu, und Jahwe, der Gott der Heerscharen, war mit ihm. Und Hiram, der König von Tyrus, schickte Gesandte an David mit Zedernhölzern, dazu Zimmerleute und Steinmetzen, damit sie David einen Palast bauten. So erkannte David, dass ihn Jahwe als König über Israel bestätigt und dass er sein Königtum hochgebracht habe um seines Volkes Israel willen. In Jerusalem nahm sich David noch weitere Kebsweiber und Frauen, nachdem er aus Hebron übergesiedelt war, auch wurden ihm weitere Söhne und Töchter geboren. Dies sind die Namen derer, die ihm in Jerusalem geboren wurden, Sanua, Sobab, Nathan, Salomo, Jipa, Elisoa, Nefik, Jafia, Elisama, Beljada, Eliphelet. Als aber die Philister Davids Salbung zum König über Israel vernahmen, rückten die Philister ihn gesamt an, um Davids habhaft zu werden. Aber David bekam Kunde davon und zog nach der Bergfeste hinab. Als aber die Philister eingedrungen waren und sich in der Ebene Rephaim ausgebreitet hatten, befragte David Jahwe, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Gewalt geben? Jahwe erwiderte David, ja, denn sicher werde ich die Philister in deine Gewalt geben. Da rückte David nach Baal-Perazim vor. Und als David sie dort geschlagen hatte, rief er aus, Jahwe hat meine Feinde vor mir her durchbrochen wie bei einem Wasserdurchbruch. Darum benannte man jene Örtlichkeit, Baal-Perazim. Aber sie ließen ihre Götter dort zurück, und David und seine Leute nahmen sie weg. Aber die Philister rückten noch einmal an und breiteten sich in der Ebene Rephaim aus. Als nun David Jahwe befragte, antwortete er, ziehe nicht hinauf ihnen entgegen, wende dich gegen ihren Rücken und komme vom Bakagehölz her über sie. Wenn du aber das Geräusch des Einherschreitens in den Wipfeln des Bakagehölzes hörst, dann brich los, denn dann ist Jahwe ausgezogen vor dir her, um im Lager der Philister eine Niederlage anzurichten. David setzte so, wie ihm Jahwe befohlen hatte, und schlug die Philister von Gibeon bis gegen Geser hin.